عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فصلوا قعودا، رواه أبو، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه مسائل وفيه فوائد، وأهمية الحديث بالنسبة للائتمام بالإمام، يعني إذا كان في إمام فأنت تأتم بهذا الإمام، فكيف تكون مع الإمام. ونلاحظ في الحديث أن الجملة الأولى إذا كبر فكبروا، وتأتي الثانية ولا تكبروا حتى يكبروا، هذا تأكيد لما أفاده مفهوم الشرط، يعني شرط أن تكبروا هو أن يكبر الإمام قبلكم، شرط أن تركعوا هو أن يركع الإمام قبلكم، شرط أن تسجدوا أن يسجد الإمام قبلكم، كذلك إذا صلى قائما وإذا صلى جالسا. والحديث دليل على شرعية الاقتداء بالإمام من شأن الذي يتابعه، ويقاس على هذا كل حركات الصلاة، كل حركات الصلاة، فلا يكبر ولا يسلم ولا يسجد ولا يركع إلا أن يسجد الإمام، أن يكبر الإمام، أن يركع الإمام، أن يسلم الإمام، إلى غير ذلك من حركات الصلاة. وطبعا هل النية أيضا لابد فيها من المساواة؟ لا، النية لا، لأنه قد تكون أنت تنوي صلاة والإمام ينوي صلاة أخرى، فهذا ما فيه التساوي حتى، يعني هل يجب أن تكون نية الإمام قبل نيتك؟ هذا مو ضروري، إنما تكبيرة الإحرام لما يقول الله أكبر أنت ما تكبر معه الله أكبر، وإنما تكون التكبيرة فيما بعد الإمام. هل إذا سابق المأموم الإمام، إمام أمامك وأنت سابقته، هل تبطل الصلاة؟ لا يوجد دليل واضح على بطلان الصلاة، لا يوجد دليل واضح على بطلان الصلاة، وإنما فيه نهي، فيه نهي عن مسابقة الإمام. فإذا سابق المأموم الإمام بالركوع، يعني بالرفع من الركوع أو بالرفع من السجود، فقد يجعل الله رأسه رأس حمار والعياذ بالله، لكن ما أمر بإعادة الصلاة. إذا بارك الله فيكم، المسلم في صلاته خلف إمامه لا يقوم بحركة إلا بعد الإمام، إلا بعد الإمام، دائما يبتدئ الإمام. بعض أهل العلم قالوا إلا في تكبيرة الإحرام، لو كبر قبل الإمام هذا صلاته ليست مع الإمام، أصبح منفردا لأنه هو لم يلحق الإمام. أما لو سبق الإمام في الركوع أو سبقه في السجود فهو مهدد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل رأسه حمارا، وهذا ينقص أجر الصلاة، ينقص أجر الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. بعض العلم طبعا قال غير هذا الكلام. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية وقلنا بارك الله فيكم أن اختلف أهل العلم، وهذا تكلمنا عليه، أن اختلف أهل العلم في مسألة هل يقول الإمام والمأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أم أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والمأموم يقول فقط ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. قلنا بارك الله فيكم هذا المعنى يفيد معنى زائد، فذلك المأموم والإمام يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنه لما يقول قولوا ربنا ولك الحمد هذا لا يعني أنه لا تقولوا سمع الله لمن حمده، هذا أمر بأن يقولوا سمع الله لمن حمده، لكن باعتبار أنك تتبع الإمام بكل حركاته، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول أنت أيضا سمع الله لمن حمده. هناك من العلم يقول يكفي فقط سمع الله لمن حمده. إيه سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد عند بعض أهل العلم، عند الآخرين لا تقول الاثنين، لأنه قلنا أن الركوع فيه الرفع من الركوع وفيه الاعتدال، أما الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، والاعتدال ذكره ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة أو في الانفراد كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأمرنا بأن نتبعه في صلاته صلوا كما رأيتموني أصلي. وما قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا الإمام كان يصلي قائما فصلوا قياما، وقوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، يعني الإمام إذا كان يجلس فتجلس، كان يقوم صلوا خلفه قياما. طيب هل يجوز أن يصلي الإمام قاعدا وخلفه يصلي الناس وقوفا؟ اختلف في أهل العلم، منهم من قال يجوز ومنهم قال لا يجوز، إنما تتبع الإمام إلا لعذر. أو الإمام إذا كان يصلي قائم هل تستطيع أن تصلي جالس؟ إذا كنت معذور لا بأس، أما غير ذلك فإنك تتبع الإمام. وفي هذا الحديث بارك الله فيكم مسألة مهمة، لاحظ قال وإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، يعني دائما حركة المأموم تكون بعد الإمام وليس مساوية للإمام وليس قبل الإمام، مو مجرد سمعت الله أكبر خلاص، لا تصبر لحد ما الإمام يقوم بالحركة، وهذا مفهوم هذا الحديث بارك الله فيك. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, wie ich schon gesagt habe. Und wir machen weiter mit Subul al-Salam. Wir waren bei Hadith 372. Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Imam ist dafür da, dass die Leute ihm folgen. Das wird im Gebet. Dafür da, dass die Leute ihm folgen im Gebet oder dass er gefolgt wird im Gebet. Wenn er das Takbir sagt, dann sagt ihr auch das Takbir. Wenn er sagt Allahu Akbar, dann sagt ihr auch Allahu Akbar. Und sagt nicht das Takbir, bevor der Imam das Takbir gesagt hat oder gesprochen hat. Wenn er sich verbeugt, dann verbeugt ihr auch euch. Und ihr dürft euch nicht verbeugen, bis er sich verbeugt hat. Und wenn er sagt, Sami'a Allahu liman hamida, dann sagt ihr, Allahumma Rabb. Dana laka alhamd. Und wenn er sich niederwirft, dann wirft er euch nieder. Und ihr sollt euch nicht niederwerfen, bis er sich niedergeworfen hat. Und wenn er im Stehen betet, dann betet ihr im Stehen. Und wenn er im Sitzen betet, dann betet ihr alle im Sitzen. Das Hadith ist bei Abu Daud, aber Kern dieses Hadith ist in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Nochmal, Al-Imam ist dafür da, dass er gefolgt wird. Wenn er sagt, Allahu Akbar, dann sagt ihr auch. Und ihr dürft nicht Allahu Akbar vor ihm sagen, bis ihr das gesagt habt. Wenn er Ruku' macht, dann macht ihr Ruku'. Ihr dürft nicht Ruku' vor ihm machen. Wenn er Sami' Allahu li Muhammad sagt, dann sagt ihr Rabbana wa laka alhamd. Wenn er Sujud macht, dann macht ihr Sujud, aber nicht vor ihm. Immer nach dem Imam. Wenn er im Stehen betet, dann betet ihr im Stehen. Wenn er im Sitzen betet, dann betet ihr im Sitzen. Alle. Dieses Hadith natürlich, da kann man daraus viel lernen. Erstens ist das Hadith dafür da, dass wir dem Imam im Gebet folgen. Du darfst nicht vor dem Imam, du darfst nicht eine Bewegung, eine Handlung vor dem Imam tun. Immer nach dem Imam. Nach dem Imam. In allen Handlungen, in allen Wörtern im Gebet, immer nach dem Imam. Außer in einer Sache, deine Niyya, deine Absicht. Was im Herzen ist. Die Absicht ist im Herzen. Das heißt, wenn man das Gebet anfängt oder wenn man eine Tat begeht, dann ist die Absicht immer hier, im Herzen. Du sprichst das nicht aus. Beim Gebet natürlich, deine Absicht kann vor dem Gebet sein und bei dem Imam ist kein Problem jetzt. Aber wenn der Imam sagt, Allahu Akbar, danach sagst du Allahu Akbar, nicht mit ihm auch. Nicht gleich dem Imam, nicht vor dem Imam, immer nach dem Imam tust du die Bewegung. Allahu Akbar, dann sagst du Allahu Akbar. Und damit dies klar für uns wird, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wala tukabbiru hatta kabbir. Nochmal den Satz hat er wiederholt. Ihr dürft nicht Allahu Akbar sagen, bis er Allahu Akbar gesagt hat. Damit uns das klar wird. Wenn er Ruku' macht, dann macht er auch das Gleiche. Das gilt für alle Bewegungen im Gebet. Das gilt für alle Bewegungen im Gebet. Nämlich, wenn man vor dem Imam eine Bewegung macht oder was sagt im Gebet, dann heißt das, dass man eine verbotene Handlung gemacht hat. Das ist verboten, vor dem Imam etwas zu tun. Die Frage, die wichtig ist hier, wenn man etwas vor dem Imam macht, ist das Gebet ungültig? Bei manchen Gelehrten sagen, wenn der Betende Takbirat al-Ihram vor dem Imam macht, dann gilt für diese Person kein Jama'a-Gebet mehr, kein Gemeinschaftsgebet mehr. Warum? Weil der vor dem Imam gemacht hat, nicht nach dem Imam. Aber wenn du eine Bewegung vor dem Imam machst, dann ist dein Gebet noch gültig, aber der Lohn des Gebetes ist sehr wenig geworden, weil du eine verbotene Handlung gemacht hast. Und mehr dazu, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner von euch darf seinen Kopf vor dem Imam heben, beim Vorbeugen und beim Niederwerfen. Und derjenige, der das macht, wird Allah seinen Kopf zum Kopf von Esel umwandeln. Oder fürchtet ihr nicht, dass Allah eure Köpfe zu Köpfen von Esel umwandelt? Man sagt, wie? Er sagt, derjenige, der vor dem Imam eine Bewegung macht, wie beim Rukuh und beim Sujud. Das soll man aufpassen. In allen Bewegungen sollte man immer nach dem Imam die Bewegung machen und nicht vor dem Imam. Dann kommt im Hadith nochmal vor, was wir ja vor ein paar Unterrichten erklärt haben, und zwar, wenn der Imam sagt, Sami' Allahu liman hamidah. Sami' Allahu liman hamidah. Was sagst du? Es gibt hier zwei Ansichten von den Gelehrten. Manche sagen, du sagst auch Sami' Allahu liman hamidah, Rabbana wa laka alhamd, oder Allahumma Rabbana wa laka alhamd, oder Allahumma laka Allahumma Rabbana ve lekel hamd. O da Bayman Şirgilat'ın zahmi. Ben de İmam zahmi. Semi'allahu limen hamiden. Den zahkistu nuha. Allahumma Rabbana lekel hamd. Rabbana ve lekel hamd. Unsa ve lekel. Was ist die richtige Ansicht? Allahu alem, die richtigere Ansicht ist, dass man beides sagt. Warum? Weil als der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, wenn der Imam sagt, Sami Allahu alim Muhammad, dann sagt Rabbana wa lakal hamd. Er hat nicht gesagt, er sagt nicht Sami Allahu alim Hamida. Normalerweise der Prophet hat immer in seinem Gebet, wenn er einzeln gebetet hat oder in Gemeinschaft, Sami Allahu alim Muhammad, Rabbana wa lakal hamd. Und er hat uns auch gesagt, betet, wie ihr mich gesehen habt, wie ich gebetet habe. Dann sagt man eigentlich. Und noch dazu gibt es eine Erklärung. Beim Rukur, beim Verbeugen, haben wir zwei Haltungen hier. Eine Haltung ist Haltung des Rukurs. Verbeugen. Damit du vom Rukur wieder aufstehst, wieder stehst, dann sagst du, Sami Allahu liman hamida. Wenn du im Stehen bist, dann gibt es auch hier eine Erwähnung. Und das ist Rabbana wa lakal hamd oder Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Und das haben wir alles schon gelernt, was man alles sagen kann. Deshalb man sagt beides, wallahu ta'ala alam. Dann kommen die letzten zwei Sätze. Wenn der Imam im Stehen betet, dann betet ihr im Stehen. Wenn der Imam im Sitzen betet, dann betet ihr im Sitzen. Wenn der Imam stehen ist, dann sind alle Leute hinter ihm im Stehen. Sagen die Gelehrten, natürlich. Manche Gelehrten sagen, aber wenn man eine Entschuldigung hat, dann kann man im Sitzen beten. Aber wenn der Imam im Sitzen betet, dann betest du nicht im Stehen, sondern du betest auch im Sitzen. Manche Gelehrten haben gesagt, es ist kein Problem, auch wenn du im Stehen betest. Aber die haben Beweise geholt, weil der Prophet hier klar und deutlich sagt, wenn ihr im Sitzen betet, dann betet ihr alle im Sitzen auch wieder Imam. Aber hier gibt es natürlich Diskussionen bezüglich des Gebetes vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er krank war und er hat neben Abu Bakr gebetet und er betete im Sitzen. Ja. Hat der Prophet hier als Imam gebetet oder als Ma'mun gebetet? Das wird, war er selber dann Imam geworden oder nicht? Und das ist die Diskussion. Und deshalb sagten manche Gelehrten, es kann sein, dass hier dieser Befehl als freiwilliges Befehl ist. Das bedeutet, wenn du willst, dann betest du um Sitzen, wenn du willst, dann betest du um Stehen. Aber es gibt eine andere Überlieferung. Der Prophet sagte, als er im Sitzen gebetet hat, der hat ihnen danach gesagt, ihr hättet jetzt etwas getan, was die anderen vor euch getan haben. Und zwar, als sie im Sitzen waren, dann waren die Leute hinter ihnen im Stehen. Der meinte die Römer und die Persen. Die Leute stehen und ihre Könige sitzen. Er hat gesagt, nein, wenn der Imam im Sitzen betet, dann betet ihr auch im Sitzen. Wenn er im Stehen betet, dann betet er auch im Stehen. Allah Ta'ala ala wa ala. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'a fi ashabihi ta'akhura faqala taqaddamu fa'atammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. رأى في أصحابه تأخر فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. يعني هنا تأخروا ما دنوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اقتدوا بأفعالي وليقتدي بكم من بعدكم لأنهم يرون أفعالكم. والحديث دليل على اتباع من خلف الإمام ممن لا يرى الإمام ولا يسمع الإمام كأهل الصف الثاني يتبعون الأول والصف الثالث الثاني والصف الرابع الثالث وهكذا. وفي الحديث كذلك حث على الصف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ائتموا بي تقدموا تقدموا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار والعياذ بالله، أو حتى يؤخرهم الله بل النار حتى يؤخرهم الله. فالحديث دليل على وجوب الائتمام بالإمام والدنو من الإمام في الصلاة، والحديث دليل على أن الصف الثاني يقتدي بالأول، وهذا توالي الصفوف، وهكذا في الصلاة. يعني طالما الصفوف متوالية فهذه جماعة، ولكن ما يفعل هذا الذي نراه في كثير من المساجد، يعني تجد الصف الأول هنا يتسع خمس صفوف الناس وراء. طب ليه؟ خلك يا أخي مشان نرتاح. ترتاحي طيب تبعد لك نص متر، يعني مو تبعد 20 متر كما في الحرم، لاحظوا من واحد يذل ساحة مليئة فاضية الناس لا بد من ورد. أو في الكثير من المساجد يأتي يدخل يبقى جنب الباب عشان لما الإمام قسام هو يهرب، وصلى الله السلام. فنبي سعيد الخدري رضي الله عنه berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam paar von seinen Gefährten sah. Sie waren weit nach hinten von ihm. Sie haben sozusagen Abstand nach hinten gehalten. Er sagte ihnen, kommt nach vorn, kommt nah und folgt mir. Und die anderen, die hinter euch sind, die sollen euch folgen im Gebet. Ja? Das Hadith ist bei Muslim. Nochmal. Manche haben sozusagen Abstand gehalten. Die waren nach hinten gegangen. Der Prophet sagte, kommt nach. Kommt nach vorne. Li'atamma, das wird, er nimmt mich, er tut die Taten, was ich tue. Er folgt mir, wie ich bete. Und die anderen Reihen sollen euch auch folgen. Dass jede Reihe folgt der anderen Reihe. Und das ist im Gebet so. Der Imam, hinter ihm gibt es eine Reihe. Diese Reihe macht wie der Imam. Die zweite Reihe sieht den Imam nicht. Dann macht die zweite Reihe wie die erste Reihe. Die dritte Reihe sieht auch den Imam nicht. Die macht wie die zweite Reihe. Die vierte Reihe wie die dritte Reihe. Und so. So versteht man dieses Hadith, Barakallahu fikum. Und in diesem Hadith gibt es noch etwas, was wichtiges ist. Und zwar, man sollte immer näher zum Imam kommen. Und man sollte versuchen, immer in der ersten Reihe zu sein. Und der Prophet sagte, es gibt manche Leute, die nach hinten gehen oder die weit von Imam bleiben, bis Allah sie am letzten Tag nach hinten schiebt. Und in einer Überlieferung in der Hölle. Wal'iyadu billah. So aufpassen, barakallahu fikum. Im Gebet sollten wir an Imam rücken, näher rücken, und die sollten die Reihen auch näher zueinander sein, damit jede Reihe weiß, was die vordere Reihe macht. Aber das, was wir heute sehen, in vielen Moscheen, und leider auch, muss man zugeben, in Mekka-Moschee, in Al-Kaaba-Moschee, das ist natürlich nicht richtig, dass die Leute 50 Meter Reihen freilassen. 50 Meter Reihen freilassen und dann kommt die nächste Reihe. Das ist die erste, die fünfte, sechste Reihe ist 50 Meter vorne und da könnte man noch 50 Reihen machen. Die sind alle leer und dann kommen die anderen. Warum? Weil viele Leute unwissend sind in diesem Zusammenhang. Oder in manchen Moscheen, wenn die Moschee auch ein bisschen groß ist, oder wenn die Moschee aus verschiedenen Etagen besteht, ja, und der Imam zum Beispiel ist in der dritten Etage, der betet. Die meisten wollen im Erdgeschoss bleiben, nicht in der dritten Etage gehen. Warum? Sagt, ja, es gibt die Treppe und sowas. Erdgeschoss werden wir schnell raus. Und das ist eigentlich falsch. Oder in großen Moscheen, die bleiben hinten, damit sie schnell rausgehen. Und das ist auch falsch. Eigentlich richtig ist, dass man immer zum Imam näher rückt und beim Imam ist. Und die vordere Reihe ist die bessere Reihe, die beste Reihe, die erste Reihe für die Männer. Aber für die Frauen, die letzteren Reihen sind besser als die vorderen Reihen. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته إلى قوله صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث هكذا فجاءوا يصلون بصلاته فخرج إليه فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الحديث عند البخاري ومسلم احتجر أي اتخذ شيئا الحجرة يعني عمل مثل الغرفة مخصفة الخصف هو الحصير هو الحصير يعني أخذ شيء حصير ووضع وجعله حاجز وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلما يعني أراد أن يحجز بينه وبين الناس بحيث ما يروا فلما رآه الناس تتبعوا صلاته فأجوا صلوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا ماذا؟ صلي سنة غير المكتوبة لأن المكتوبة يصليها جماعة في المسجد وإنما هي صلاة نافلة فلما رأى صنيعهم فلما رأى صنيعه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل خرج إليهم قال أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني المكتوبة صليها في المسجد أما السنن أفضل أن تصليها في بيتك طبعا بعض الناس اليوم للأسف نسأل الله السلامة شوف إلا المكتوبة هي يشيلها هيك على الطرف والثاني يشيلها هيك على الطرف أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته قل لك شفت لذلك أنا بصلي في بيتي يا أخي مو النبي قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أكلها حتى بطنه إلا المكتوبة يا حبيبي إلا المكتوبة يعني الصلاة المكتوبة في المسجد مو في البيت ولكن سبحان الله نسأل الله السلام زيد بن ثابت رضوان الله عليه زاد تدقوا فيك محمد صلى الله عليه وسلم هات eine Ecke genommen und er hat so dieser Teppich aus Holz. Es gibt so eine Art Teppich, das ist aus Holz, Hasir heißt das. Ja? Die hat diesen Teppich um sich gemacht, sallallahu alaihi wasallam, in einer Ecke und er hat angefangen zu beten. Manche Leute haben den Propheten gesehen, dass er betet. Dann sind sie zu ihm gegangen und sie haben angefangen, hinter ihm zu beten. Der Prophet hat das gemerkt. Dann ist der Prophet Muhammad s.a.w. zu ihnen rausgegangen. Er sagte, ich habe gewusst, was ihr Leute gemacht habt. Betet in euren Häusern. Betet zu Hause. Das beste Gebet für einen von euch ist zu Hause außer Pflichtgebet. Außer das Pflichtgebet. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Was bedeutet dieses Hadith? Das bedeutet, man kann sich sozusagen eine Ecke nehmen in der Moschee und dort beten. Und der Prophet hat eine Ecke genommen und er hat das mit etwas sozusagen abgetrennt, damit er die anderen nicht stört. Der hat gewusst, wenn er anfängt zu beten, dass die Leute hinter ihm kommen. Dass damit er allein betet und damit er nicht gestört wird und damit er auch die anderen nicht stört. Die Moschee ist groß, nicht klar? Er hat das gemacht. Die Leute, als sie das gesehen haben, natürlich, sie wollten hinter dem Propheten Muhammad sallam beten und von ihm lernen. Dann sind sie zu ihm gekommen und die waren hinter ihm. Der Prophet hat das gemerkt, der war zu Ende, dann kam er zu ihnen. Er hat gesagt, Leute, betet zu Hause, das ist ein zusätzliches Gebet, freiwilliges Gebet, was der Prophet gebetet hat und nicht Pflichtgebet. Und dann sagte er, das beste Gebet für dich nach dem Pflichtgebet ist zu Hause. Ist besser als in der Moschee. Du kannst auch freiwillige Gebete in der Moschee verrichten. Aber lieber zu Hause, weil das mit größerem Ajr verbunden ist. Dann sagte der Prophet, illa al-maktuba, außer Pflichtgebet. Subhanallah, in unserer Zeit. In unserer Zeit schaut man, wie die Sache ist. Eine Person kommt und sagt, ja, das beste Gebet ist zu Hause. Stopp. Stopp. Da sagt man ihm, warum kommst du nicht in die Moschee? Sagt der Prophet, sagte, das beste Gebet ist zu Hause und ich bete zu Hause. Der Prophet sagte, das beste Gebet ist zu Hause, außer Pflichtgebet. Außer Pflichtgebet, das wird das Pflichtgebet betet man in der Moschee, nicht zu Hause, aber zusätzliche Gebete, freiwillige Gebete, nachher Gebete betest du zu Hause und das ist am besten. Und aufpassen, Barakallahu fikum, weil manche heute mit der Religion spielen. Möge Allah uns bewahren. Wa an Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, qal. قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم. والحديث في البخاري لفظه أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ معاذ سورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ وأتم الصلاة منفردا. وبلغه أن معاذا نال منه فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى معاذا فقال النبي أفتان أنت يا معاذ أو فاتن أنت فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة صلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. والبخاري بوب إذا طول الإمام وكان للرجل أي للمأموم حاجة فخرج يعني خرج. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلا أطال الصلاة بالناس، وهذا يختلف من مكان إلى مكان، ومن إمام إلى إمام، ومن جماعة إلى جماعة، ولكن على الإمام أن يرى حال الناس ولا يطيل بهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى مرة الأعراف كاملة في سورة المغرب، أعراف سورة المغرب، صلاة المغرب عفوا، صلى سورة الأعراف طويلة جدا سورة الأعراف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحين كان يصلي بأقصر، وكان أحيانا يصلي بأطول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر بستين آية في الركعة، ستين آية في الركعة. فسبحان الله. أما قوله فاتن أنت أو أفتان أنت، شوف الناس ما تفهمها، ولا فتان أنت، شوف كيف تفهم أفتان أنت، يعني تعمل فتنة. لا يا أخو، أفتان أي أتعذب أصحابك يا معاذ؟ الفتنة هنا الباب، تقتلهم تعذبهم تقتلهم. إن الذين فتنوا المؤمنين، إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات، الفتنة هنا القتل، وهنا فاتن أنت أو أفتان أنت أي أتعذب أمعذب أنت أصحابك، أقاتل أنت أصحابك؟ فقال لهم فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى. وفي هذا الحديث بارك الله فيكم جواز صلاة المفترض بالمتنفل. معاذ يصلي نفلا، وأما الآخر يصلي فرضا، وجاز ذلك، وجاز هذا الأمر بارك الله فيكم. ثم طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف. طبعا التخفيف يختلف. كنت مرة في إسبانيا فتاني أحد الأخوة قال لي يا شيخ السلام عليكم، قلت له عليكم السلام، قال لي جزاك الله خيرا تنصح الإمام شوي، قلت له ماذا أنصح الإمام؟ قال لي أن تنصح يخفف علينا شوي في الصلاة، نحن ناس عندنا عمل، فيخفف علينا ويطيل كثير. قلت له يطيل كثير؟ قال يطيل كثير. والإمام جنبي، قلت له يا أخي ليش تطيل في الناس؟ قصر؟ قال لي يا شيخ اسأله الإمام، قال لي اسأله بماذا أقرأ بهم؟ قلت له ماذا يقرأ بكم؟ قال يقرأ الشمس وضحاها، البروج. قال لي بقول البروج أقسمها نصين يا شيخ. قلت له هل الشمس وضحاها والبروج والتين والزيتون؟ قلت له يا أخي ماذا يقرأ فيك؟ ألف لام ميم الله أكبر، أو قل هو الله أحد الله أكبر، يعني ماذا يقرأ فيكم؟ قلت له رغم ذلك الأخ الإمام، قلت له يا أخي خفف، اقرأ لهم إن عطيناك الكوثر، قل هو الله أحد. قال لا دائما يقرأنا دائما قل هو الله أحد وإن عطيناك الكوثر. فلاحظوا الآن في عهد الصحابة المئة آية والستين آية والثلاثين آية في الركعة كانت تخفيف، هاي تخفيف، والصلاة العادية كانت ستين آية إلى مئة آية الركعة. أما في زماننا يا أخوة لو قرأت في الناس سورة الملك هذه طويلة، لو قرأت سورة الجمعة هذه طويلة بالنسبة لهم، فذلك يختلف باختلاف. فالإنسان ينظر، يعني الإمام ينظر إلى الناس، شباب ما في مرض ما في كذا، ما في عندهم حاجة ملحة مثلا، ما في مباراة كرة قدم ولا مباراة ملاكمة ولا مسلسل في التلفزيون، إذا ما في مسلسل ما يطول، أما إذا في مسلسل لا هذا ما يصلي أصلا، سنغلق المساجد نسأل الله السلامة، ما هذا ونجيب تلفزيون نحطه وأثناء الصلاة بس نوطي الصوت، شو رأيك؟ نسأل الله السلامة. لا شيء أحمق، لا شيء أحمق يظن أنه نقول بهذا الكلام، لأنه في حمقى كثير في هذا الزمان، نسأل الله السلامة. إذن بارك الله فيكم، انتبهوا، الإمام يحاول دائما أنه يخفف ويرى وضع الناس. فيهم الكبير، فيهم الصغير، فيهم الضعيف، فيهم صاحب الحاجة. أما تصلي لوحدك طول مثل ما بدك، أما بالناس خف. جابر رضوان الله عليه، جابر بن عبد الله رضوان الله عنهما، رضي الله عنهما، قال يا زاكته معاذ رضوان الله عليه، معاذ بن جبل، حد عشاء قبيت قبيتت وني هات لانك قمخت، هات لانك قمخت، أين بيرزون hat etwas gehabt und hat es draußen gelassen. Und kam und Muaz hat lang gebetet, sehr lang. Man hat erzählt im Hadith, Muaz hat entweder Surat al-Baqarah oder Nisa gelesen, sehr lang. Das ist Surah 2 oder Surah 4 vom Koran. Die sind sehr lang. In Isha Gebet. Diese Person hat das Gebet verlassen. Und ist allein gegangen nach hinten, der hat alleine gebetet und er ist zum Propheten gegangen und er hat natürlich Muaz beschimpft. Muaz hat gehört, dass diese Person ihn beschimpft hat, weil er lang gemacht hat. Er hat gesagt, der wäre Heuchler. Der Mann ging zum Propheten, der hat ihm gesagt, die Sache ist so, der Prophet hat sich aufgeregt. Und er hat Muaz bestellt. Hat ihm gesagt, Muaz, Afattan und Ente, ja Muaz. Was bedeutet Afattan und Anta? Übrigens, die meisten, 99%, wenn sie hören, Afattan und Anta, denken etwas anderes. Denken, machst du Versuchung für die Leute und so was. Nein, die Bedeutung ist, willst du die Leute überfordern? Willst du die Leute töten? Willst du die Leute fertig machen, Muaz? Das ist die Bedeutung. Willst du fertig machen? Wenn du betest, dann bete. سبح الشمس وضحاها، سورة الشمس، سونة، سبح اسم ربك الأعلى الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الليل، ديزا سورن، ديزا سورن، كلاينة غي سورن، ونشلا. وندب غوفيت ساكت يا، wenn jemand إمام macht, dann sollte er nicht lang machen, und er soll die Leute beachten, was sie sind. Zur Zeit von Sahaba, رضوان الله عليهم, hat man so lang gebetet, 100 Ayah pro Raka'a oder 60 Ayah pro Raka'a. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat einmal im Maghrib Gebet Surat al-A'raf gebetet. So lang hat er gebetet. Das heißt, das ist zeitbedingt, personenbedingt und lagebedingt, wie man betet. Da sollte der Imam das beachten, wie die Leute sind. Und hier gibt es noch etwas, was wichtig ist. Muaz hat mit dem Propheten gebetet in der Moschee. Und dann kam er zu seiner, sozusagen zu seinem Stamm, zu seinem Gebiet, und er hat dort zusätzlich gebetet. Aber die anderen beten Pflicht, Muaz aber betet zusätzlich. Also die beiden Nähe sind verschieden. Und die beiden Gebete sind verschieden und es ist kein Problem, dass einer, der zusätzlich betet, freiwillig betet, Imam macht für denjenigen, der Pflichtgebet betet. Es ist kein Problem. Manche sagen, nein. Ja, aber es gibt hier Beweis, klaren Beweis, dass die Sahaba das gemacht haben. Nicht nur dieser Beweis, es gibt noch viele Beweise, die belegen das. Wichtig hier ist, man sollte aufpassen, wie man betet und was man liest im Gebet. Das sollte man kurz machen. Ich war einmal in Spanien und ich habe einen Vortrag gehalten in einer Moschee, so Unterrichte war ich 3 Tage. Und dann kam zu mir ein Mann und ich war neben dem Imam von der Moschee. Der Mann kam, der hat mir gesagt, Sheikh, kannst du bitte dem Imam Nasiha machen? Ich habe gesagt, ja, gerne. Was genau? Er sagte, ja, der Imam macht immer lang, der betet immer lang. Und wir sind müde und wir wollen nach Hause und wir arbeiten. Dann habe ich dem Imam gesagt, fürchte Allah, warum machst du so lang? Ich habe sofort gedacht, der macht. Der sagt mir, Chef, stell ihm die Frage, Was, welche Suren rezitiere ich im Gebet? Ich habe gesagt, welche Suren? Der hat gesagt, Sabbih Shamsi wa Duhaha, Ida Zulzilat al-Ardu Zilzalaha, Surat al-Tin, Surat al-Buruj. Ich habe gesagt, al-Buruj, der Imam hat mir gesagt, ja, aber ich mache das zwei Hälften. Erste Raka Hälfte, die zweite Raka Hälfte. Ich habe ihm gesagt, ja, aber das ist überhaupt nicht lang. Der Imam hat mir gesagt, ja, bitteschön. Sag ihm, was er sich wünscht. Soll ich ihnen nur Qul huwallahu ahad inna a'tainaka al-kawthar lesen? Da habe ich gesagt, soll ich ihm Qul huwallahu ahad inna a'tainaka al-kawthar? Der hat gesagt, ja, das ist gut. Das bedeutet für ihn, fünf Ayat, wa tini wa zaytun, oder sechs, das ist lang. Und deshalb, barakallahu fikum, sollte der Imam das beachten. Manche Leute wollen langes Gebet, andere wollen kurzes. Und die meisten natürlich, die haben nicht gelernt, dass man lange Gebete macht. Wenn man lang macht, dann fangen die Beine erstmal weh zu tun und sowas. Aber glaubt mir, wenn die Sache um Geld geht, dann bleibt man 5 Stunden stehen. Vor der amerikanischen Botschaft wegen Visum nach Amerika oder vor der deutschen Botschaft wegen Visum nach Deutschland stehen die Leute 23, 24 Stunden. Wallah, in manchen Hauptstädten, die schlafen 2 Tage auf der Straße vor der Botschaft, damit sie ihr Ticket bekommen, damit sie reingehen. Das machen sie. Aber für Allah subhanahu wa ta'ala, 2 Ayat mehr wird nicht ausgehalten. Deshalb sollte der Imam aufpassen. Und er soll wissen, wie die Leute sind und was sie von Niveau haben, wenn er das sozusagen betet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر الحديث متفق عليه بارك الله فيكم هذا بوب له البخاري باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم لما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى أبو بكر بالناس ففي يوم وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه قوة فخرج فلما رآه الناس كبر المسلمون ففهم أبو بكر ذلك فأراد أن يتراجع فقال له اثبت أبا بكر ابقى في المكان وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر صار أبو بكر عن يمينه وهذه لما يصلي عن يمينه معناته الإمام من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم وليس أبو بكر اختلف أهل العلم هنا في القول هل أبو بكر كان الإمام أم النبي صلى الله عليه وسلم صار الإمام طبعا الإمام النبي لا يأم أحد هو إمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه فقال أهل العلم أن أصبحت المسألة هكذا أن أبو بكر صار يوم والذي صلى بالناس أصبح الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كدتم أن تفعلوا كما فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم فأشار إليهم بالجلوس لما جلس وقال بعض أهل العلم أن الأمر تكرر يعني مرة كان الإمام هو أبو بكر وبقي إماما ومرة ائتم أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصار يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أي فيه بارك الله فيكم باب أن يبلغ عن الإمام وفيه كذلك بارك الله فيكم أنه يقف المأموم على يمين الإمام بارك الله فيكم عائشة رضي الله عليها هات اتسيلت دي جيشيشتة فن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم als er als Imam gemacht hat, während er krank war. Und sie sagte, dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er saß an die Hälfte Seite von Abu Bakr und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Gebet geführt im Sitzen und Abu Bakr neben ihm im Stehen und Abu Bakr hat dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt beim Gebet und die Leute folgen Abu Bakr radhiyallahu alaihi im Gebet. Das ist bei Bukhari Muslim. Die Geschichte ist klar. Die Geschichte ist klar, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war krank, bevor er starb. Er hat Abu Bakr befohlen, dass er als Imam für die Leute macht. Und Abu Bakr hat als Imam für die Leute gemacht. Und eines Tages kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam raus. Als die Muslime das sahen, sie haben angefangen, Allahu Akbar zu sagen. Abu Bakr hat verstanden. Er wollte nach hinten sich zurückziehen. Der Prophet sagte ihm, nein, bleib. Und der Prophet kam und er saß neben ihm. An der linken Seite von ihm. Der Prophet hat gebetet, Abu Bakr betet und die Leute beten hinter Abu Bakr. Und die Leute beten hinter Abu Bakr und Allah alayhi. Die Gelehrten sagen, dies passierte paarmal. Einmal ist Abu Bakr als Imam geblieben und einmal Abu Bakr hat sozusagen dem Propheten gefolgt im Gebet. Und er hat nur das gemacht, was der Prophet gemacht hat. Und die Leute nehmen Abu Bakr auch noch als Imam. Das heißt, es ist erlaubt, dass wenn man neben dem Imam steht im Gebet, dann auf seiner rechten Seite, der Imam ist links und du bist auf der rechten Seite. Und natürlich in diesem Fall, das war ein spezieller Fall, weil der Prophet Muhammad s.a.w. der Imam von allen Imamen ist. Und als er reingekommen ist, dann hat er Imam gemacht, barakallahu fikum. Und hier auch natürlich, als der Prophet angefangen hat zu beten, die Leute waren im Stehen, der Prophet hat ihnen ein Zeichen gegeben, im Gebet, Zeichen, sitzt, setzt euch. Dann haben die Leute sich gesessen. Nach dem Gebet sagte der Prophet, ihr hättet jetzt gemacht wie die Persen und die Römer. Sie bleiben im Stehen, während ihre Könige sitzen. Und wir machen das nicht so. Wenn der Imam sitzt, dann sitzt ihr. Und wenn er im Stehen betet, dann betet ihr im Stehen. Wallahu ta'ala ala ala. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal idha amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal-kabir wal-da'if wa dhal-hajah wa idha salla wahdahu falyusalli kayfa sha'a. الحديث واضح بارك الله فيك. إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. يعني إذا صليت صلي كيف شاء إلا بشرط واحد أنه ما تصلي وتطيل حتى يخرج الوقت. ولكن إذا صليت لوحدك صلي طول كما تحب. أما إذا صليت بالناس خفف. والتخفيف يختلف قلنا من مكان إلى مكان من شخص إلى شخص. ولكن تخفف ليش فيهم صغير كبير لماذا تخفف لأن الصغير ممكن يمل يلعب الكبير يتعب الضعيف يتعب صاحب الحاجة يفكر في حاجته فسيذهب منه الخشوع بسبب التطويل فلا تطيل وإذا كنت لا تطيل في الصلاة فمن باب أولى لا تطيل بالدعاء فما الذي يجعل الصلاة تراويح يعني الإمام يدعو ساعة إيه والله العظيم هذه طالة دعاء ساعة ودعاء نص ساعة دعاء خلص خمس دقائق ثلاث أربع دقائق كم دعاء وخلص أما هذا التطوير إذا في الصلاة تخفف فكيف بالدعاء ولكن سبحان الله كيف انقلبت الأمور الناس اليوم إذا صلى الإمام طويل انزعجت أما إذا صلى قصير ودعا طويل فرحت سبحان الله أيهما أولى الدعاء ولا الصلاة فلا حول ولا قوة إلا بارك الله فيكم أبو هريرة رضي الله عليه زاكت دست القفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت wenn jemand von euch als Imam fungiert im Gebet dann sollte er يخفف leicht machen, leichter machen, kürzer machen. Nämlich, es gibt unter ihnen das Junge, das Jüngere, das wird jüngere Leute, Ältere, Ad-Da'if, Schwache, Zal-Haja, diejenigen, die etwas haben, die wollen das erledigen. Und wenn man allein betet, dann kann man so lang beten, wie man will. Aber wenn du Imam machst, dann betest du leicht. Dann betest du kürzer. Damit die Leute, das wird nicht das Gebet kürzen, aufpassen. Ne? Das wird deine Lesung. Das sollst du nicht lang machen. Weil die Leute, die sind hinter dir. Es kann sein, dass eine Person zum Beispiel, die Kinder, wenn sie hinter dir beten, dann haben sie Langeweile nachher. Oder zum Beispiel die Älteren, die sind müde, die Schwachen, die Kranken, die können nicht mehr aushalten. Und derjenige, der noch etwas im Kopf hat, der will das erledigen. Der wird die ganze Zeit an das denken, was er zu erledigen hat und nicht mehr ans Gebet. Deshalb sollst du nicht Grund dafür sein, dass die Leute ihr Gebet und Khushu' im Gebet verlieren durch deine Art und Weise. Natürlich, wenn du allein bist, dann kannst du lang machen, wie du willst. Aber nicht auch so lang, dass die Zeit des Gebetes vorbei ist. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Aufpassen. Zum Beispiel, du siehst, die Leute sind alt und einer, sein Fuß tut weh, der andere, sein Knie tut weh und der dritte sagt, ja, mein Kopf. Und du fängst an. Alif Lam Mim. Zalika al-Kitab la rayba fih. Al-Baqara. Am Ende guckst du nach hinten, die Leute sind schon gestorben oder die haben das Gebet verlassen. Möge Allah uns bewahren. Das passierte doch. Wallah, das passiert in einer Moschee. Der Imam hat ein Frühgebet angefangen und er hat Surat al-Kahf gelesen. Lang. Surat al-Kahf. Im zweiten Rukuh, einer hat gerufen, der sagt, mein Rücken, mein Rücken. Und du lest weiter. Ich meine, und alle Leute haben angefangen zu lachen. Das Gebet war dann Salat geworden. Nicht mehr Salat, nicht Salat. Nicht Salat, sondern Salat. Ja, aufpassen. Barakallahu fikum im Gebet. Das letzte Hadith für heute, inshallah. وعن عمرو بن سلمة ابن سلمة عفوا وعن عمرو بن سلمة قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال فإذا حضرت الصلاة حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 سنين أو 7 رواه البخاري وأبو داود والنسائي قدم أبوه هو سلم ابن نفيع إلى من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم من عند النبي الذي نبوته حق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبوة حق قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم يكون في مؤذن يؤذن لكم وليعمكم أكثركم قرآنا ما معنى أكثركم قرآنا قال أكثرهم قيل عفوا أكثرهم له حفظا أو أعلمهم بأحكامه والصحيح أن يكون أعلمهم بالأحكام وأقرأهم أي أحسنهم تلاوة وأفهمهم للقرآن فما كان فيه إلا هو فقدموه وهو ابن 6 سنين أو 7 وفيه بارك الله فيكم أنه يجوز أن يؤم الناس الصغير يا يا يا يا نسأل الله السلام طبعا هناك من قال لا ولكن يا أخوة إذا وقع هذا في زمن الوحي فهو الحق بإذن تعالى فذلك إمامة الصبي تصح على أرجح الأقوال إذا كان ممن يعلم الوضوء بشكل جيد وممن يعرف أحكام الصلاة بشكل جيد بارك الله فيكم وفيه كذلك مسألة الأذان أنه فليؤذن في الأذان، فليؤذن أحدكم. طبعا كيف يؤذن أحدكم؟ الإمام، نحن تكلمنا عن هذا الحديث أن الإمام يتخذ له مؤذنا، وهذا للإمام، للإمام أن يتخذ لنفسه مؤذنا، هو يقرر من يؤذن. فلذلك نحن الآن هذه الذي يأتي الأول التغت، ما عاد في عندنا الذي يأتي الأول هو الذي يؤذن. وإن شاء الله خلال اليومين القادمين سأحدد بإذنه تعالى 2 أو 3 من الأخوة هم يؤذنون وخلاص انتهى. لأنه للأسف كنا نريد أن ينال الأخوة الأجر، ولكن للأسف نحن مخرج، نسأل الله السلام. بناء على هذه الحديث الإمام هو الذي يحدد من يقرأ في من يصلي بالناس، والإمام له أن يحدد كذلك من يؤذن الناس، والإمام له أن يطيل في الصلاة أو أنه يتجوز في صلاته، وهذه أحكام الشرع. ولكن نحن والعياذ بالله في هذا الزمان باعتبار نعيش في هذه البلاد نظن أن المسألة صارت شو، أنا حر، أنت حر تأكل بطاطا ولا تأكل طماطم، ولكن في المسجد أنت مو حر، في المسجد في هنا شرع دين، دين الله سبحانه وتعالى يحكم الجميع. وإذا في قال الله قال الرسول، الكل يرضخ لقال الله قال الرسول، والذي ما يرضخ لقال الله والرسول فهذا لا خير فيه، وهذا يعامل معاملة أخرى. أن تصل المسألة من أجل الأذى، أن واحد يضرب الآخر، فأسأل الله السلام، هذه ما صارت في مكان. ونحن كنا نقول دائما اذهب للمساجد كلها والله لا تحلم بالأذان. كثير من الأخوة راح سنة وسنتين بقى في مساجد أخرى ما حلم بالأذان، ونحن قلنا من باب الأجر الذي يأتي، ولكن صارت المسألة كأنه صارت إيه. طيب ليش لما أقول واحد تعال افعل شيء في المسجد لا شيل حط لا، إنما في الأذان يطير؟ شو الشغلة هي فقط رياء يعني؟ شوفوني يا ناس أنا أؤذن. فلذلك إن شاء الله بارك الله فيكم 3 من الأخوة سيكونون إن شاء الله هم يؤذنون للصلوات، وهم بعدين إذا بدهم يعطوا الأذان لغيرهم، إذا يريدوا يعطوا الأذان لغيرهم يفعلوا، ولكن هم خلاص ما عاد في شغلة أنا جيت الأول. وأما إذا كنا في الدرس هنا، إذا كنا في الدرس هنا فأنا أقول لفلان أذن، واللي يجد في قلبه شيء يا أخوة من الشرع هذا ما فيه خير، هذا ما يحب الحق، هذا هيك ديننا، هكذا ديننا، ما يؤم والإمام موجود، تنتظر ساعة إذا أراد الإمام ساعة تنتظر، عندك شيء صلي روح. أما هذه الوقت الوقت الوقت إيش الوقت الوقت، وبعدين يجلس بعد الصلاة ساعة، الوقت الوقت الوقت، وآخر شيء يجلس ساعة بعد الصلاة يتفلسف ويحكي حكي فاضي وغيبة ونميمة، فأسأل الله السلام. يبدو يا أخوة نحن ما ينفع معنا سياسة حبيبي وعيني، نقول دائما هذه المساجد هي المسلمين بيوت الله سبحانه وتعالى، ما بدنا يكون بيننا شحناء ولا عداوة ولا بغضاء، نحن أخوة، كل واحد عنده أخطاء، ما في واحد منا إلا صاحب خطأ، ما في واحد كامل، عندك 100 صفة عندك 3-4 صفات فيها خلل، عندي 5-6 فيها خلل، عنده 10 عنده 20 عنده 70 عنده 80، ولكن لسه في خير. شوف الخير اللي عند أخوانك ما تنسف نسف، ولكن للأسف عندنا عادة 999 مسألة أعمل لك إياها خير، أأتي في 1000 أضرك بكلمة تنسى 999، أين العدل بس؟ وأنا أتكلم عام، لأنه أنا أعلم أحيانا لما أتكلم خطبة الجمعة أو أتكلم في الدرس بعض الناس يقول ها هذا بيقصدني أنا، أقولك لا أقصدك ولا أقصد غيرك، أنا أقصد نفسي قبل ما أقصد أحد، أتكلم على الكل. هذا المرة الماضية نقول الإصلاح ذات البين والمسلم للمسلم وكذا، ما تمر ما ت استمر دقيقتين الأخ ماذا يقول لي؟ يقول لي طلع لبرا واحد يسب الثاني. عليكم السلام. ما خلصنا صلاة الجمعة إلا واحد عم يسب الثاني. ونحن نتكلم إصلاح ذات البيت ونتكلم المسلم للمسلم وكذا وهذه. يعني ليش؟ الشيطان عجز أن يعبد. والحمد لله نحن مسجدنا هنا إن شاء الله على التوحيد وعلى السنة، وهذه ما في أحد ينكرها. اللي ينكرها كذاب أو منافق أو عدو. ولكن في التحريش بينكم، فأسأل الله السلام. فذلك بارك الله فيكم، مليون مطالع، مليون مطالع كما ذكرت. هذه مسألة أنا أجيت الأول وأذن قبلك ما عاد فيه. في ثلاثة أنا بدي أخبركم بهم إن شاء الله، هم سيكونوا وخلاص. الأخ أبو الحسن، شو اسمه، ناجي، والأخ أبو كوثر، هذول الثلاثة بالأيام العادية يؤذنون أو يعطوا الأذان لغيرهم. جيد، هؤلاء الثلاثة. ما في مثلا أبو كوثر مهن، أبو الحسن، أبو الحسن مهن، ناجي، ناجي مهن، أنا ذاك واحد من الأخوة يصلي. ومو أي إنسان يؤذن، إنما يؤذن الذي يعرف الأذان ويؤذن الثقة. المو مستعد إنه واحد سراق أو مبيعين مخدرات يجي يؤذن لي في المسجد عندي هنا، لأنه هذا الموثق. أو واحد ما بيعرف يأذن ما يأذن، هذا دين، هذا دين. واحد ما بيعرف يأم ما يأم، هذا دين. ما في ما في ما في مزح وما في حبيبي وعيني. يوم القيامة سنسأل عنه. فأسأل الله بارك الله فيكم يحفظ الجميع. نحن ما كنا نود، والله الأخوة من سنة يقولوا لي غير الأمور غير الأمور غير الأمور، وأنا أقول أصبر، خلي الأخوة ينالوا الأجر وكذا. وهل إلى آخر شيء واحد يضرب الثاني يفتح له رأسه هنا مشان شو؟ وكل الناس ستضحك علينا من أجل ماذا؟ قال والله من أجل أذان. ليش أذن قبلي وليش أذنت قبله؟ هذا معقول؟ ها، مرة من أجل لون الأبصار، مرة من أجل المروحة، مرة من أجل مدري شو، من أجل الباب، افتح الباب اغلق الباب، مرة طفي الضوء لا اشعل الضوء، مرة ليش واضع رجلك على رجلي، مرة ريحة جراباتك طالعة. وكل حين مع من نتعامل نحن؟ مع عاقلين أم مع مجانين؟ مع ناس فهماني أم مع ناس مو فهماني؟ فأسأل الله السلام. بارك الله فيكم. في كومنت سم لتسن حديث شو اللي يقول شاب اف ارابش في القش قوخن دس دس جيت اوش نش ان دي ان انترنت سنت دزن بي بار انفايزونغن في في دي لوتي هي باي اونس ان دموشي. دس لتس حديث دس اسفون عمرو بن سلم رضوان الله عليه ونز بعد يزاكت زين فاتا دس سلم بن نفيع او بن نفيع يزاكت اش كان فم قوفيت صلى الله عليه وسلم دسن بوتشاف dessen Botschaft ist die Wahrheit. Er sagte, wenn Gebet, wenn das Gebet eingetroffen ist, dann sollte einer von euch Adhan machen. Und einer, der am meisten Koran kann oder kennt, führt das Gebet. Dann haben sie geguckt, dann haben sie niemanden gefunden, der besser oder der mehr Koran gehabt hat als ich. Und ich war 6 oder 7 Jahre alt. Dann haben sie mich zum Imam gemacht. So ist das in der Religion. Versuch mal, das heute in einer Moschee zu machen. Dass ein junger Mann kommt und der hat viel Koran und der hat, was bedeutet hier, der meiste Koran hat, das bedeutet, der kennt Koran gut lesen und der kann Koran gut lesen und der versteht auch den Koran. Der weiß, wie Koran gelesen wird. Aber der soll auch wissen, wie das Gebet funktioniert. Wenn er Fehler macht, dann macht er richtig, ja? Und das ist die Sache, Barakallahu fikum. Die Gelehrten sagen, wenn auch ein junger Mann vorbetet, dann kein Problem. Manche Gelehrten haben gesagt, nein. Aber die Wahrheit und das Richtige ist, das geht. Weil das zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam passierte. Und der Prophet hat das akzeptiert. Und die Sahaba haben das akzeptiert. Deshalb kann man nicht sagen, das geht nicht. Und dazu auch, es gibt einen Muezzin, und da haben wir das schon erklärt. Der Imam entscheidet, wer Adhan macht. Der Imam entscheidet, wer Adhan macht. Und das ist ein Recht für den Imam. Der Imam entscheidet, wann das Gebet verrichtet wird. Das ist für den Imam. Das ist unsere Religion. Und wir können das nicht ändern, weil mir das nicht gefällt und dir das nicht gefällt. Und wenn ich dir sage, Allah sagt und der Prophet sagt, und du sagst mir, nein, ich will das nicht, Wallahi, du hast kein Khair mehr. Wallahi, du hast kein Khair mehr. Wenn ich dir sage, Allah sagt und der Prophet sagt, das ist unsere Religion. Möge Allah uns bewahren. Sabarakallahu fikum, man muss aufpassen. In unserer Religion ist die Sache so, es gibt Regeln. Und der Muslim sollte sich an diese Regeln halten. Und die anderen Sachen, da denke ich, sollte ich sparen, aber damit ich nur kurze, was ich gesagt habe. Früher haben wir bei uns in der Moschee immer so gemacht, dass der Erste, der kommt, der macht den Adhan. Leider aber, ich habe nicht gewusst, dass die Sache sich so entwickelt, dass manche Brüder die anderen wegen Adhan schlagen. Und das passierte. Einer schlägt den anderen. Warum? Ja, der hat Adhan vor mir genommen. Ich habe diese Entscheidung getroffen, dass wir immer Verlosung machen zwischen den Brüdern. Wer Adhan macht, damit er Ajr bekommt. Aber ich habe das nicht gemacht, damit wir uns schlagen. Ich habe das gemacht, damit wir lernen. Nicht, aber damit einer schlecht macht. Die Brüder sagen mir seit Jahren, bitte ändere das. Und ich sage nein. Lass die Brüder, lass sie Ajr bekommen, lass sie lernen. Aber leider zuletzt kommt sowas, dann bin ich jetzt gezwungen, das zu ändern. Und das habe ich geändert, alles. Ich bin der Imam. Und wenn ich was sage, dann gilt hier. Dann gilt hier, wenn wir nach der Religion leben möchten. Aber wenn wir nach unseren Köpfen leben möchten, nicht nach Koran und Sunna, dann bin ich gar nicht. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Einmal Problem wegen Farbe des Teppich. Ja, wieso nehmen wir braun? Warum nicht grün? Einmal Fenster zu, nein, Fenster auf, Fenster zu. Und einmal, das Essen ist scharf. Das ist viel gewürzt. Und einmal, wieso habt ihr uns keinen Tee nach dem Iftar gemacht? Wallahi, sind wir mit vernünftigen Leuten, mit normalen Leuten, oder leben wir in verrückten, barakallahu fikum, Krankenhaus? In Psychiatrie? Einmal wegen Ventilator. Mach Ventilator. Nein, Ventilator. Einmal wegen Licht. Ja, wenn Licht an ist, dann kommen Mücken zu uns. Okay, aber die anderen wollen sehen im Gebet. Nein, da, nein, da. Und warum das Ganze? Ich meine, sind wir Feinde? Sind wir Feinde? Wir sind keine Feinde, wir sind Brüder, wir sind Muslime. Jeder von uns hat Fehler. Keiner von uns ist vollkommen, barakallahu fikum. Keiner ist vollkommen. Jeder hat Fehler. Ich habe Fehler. Du hast Fehler. Aber wir müssen uns gegenseitig unterstützen gegen den Shaitan. Nicht, dass wir den Shaitan unterstützen gegen uns und gegen unsere Brüder. Wir sagen 10 Eigenschaften. Wenn wir jetzt 10 Eigenschaften sprechen. Vielleicht habe ich 2 Eigenschaften davon falsch. Du hast 3, der andere hat 1, der dritte hat 5. Aber da gucken wir die anderen Eigenschaften, die guten auch. Weil wir Brüder sind. Und keiner von uns ist vollkommen. Aber langsam. Deshalb, barakallahu fikum, bei Adhan, bei Imama, wer Imam macht, wer Adhan macht und sowas, das ist Religion. Das ist nicht, ob mir Kartoffeln gefallen oder nicht. Oder Tomaten schmecken mir gut, oder Käse ist besser, oder Milka mit Karamell schmeckt besser. Ich meine, ich bin Milka-Professor. Ja? Passt auf, zum nächsten Seminar, jeder holt mir eine Tafel Milka, aber neuesten. Die Sache ist so, das ist kein Milka. Das ist kein Essen. Es gibt Regeln in der Religion. Kannst du? Bitte schön. Kannst du nicht? Dann nicht. Dann bleib nach hinten. Lass die anderen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat einmal so gebetet. Wallah al-Azim, wenn man das nur überlegt. Ja? Der Prophet kommt zum Gebet. Dann sieht er die Leute, die stehen alle. Der sagt, mach Iqama, die stehen alle. Ja, die stehen alle. Dann sagt der Prophet, bleibt wie ihr seid. Der geht, der macht Waschung, Ganzkörperwaschung. Und er kommt zurück und dann macht er das Gebet. Und keiner sagt was. Ist das was für uns? Das ist Religion. Das heißt, wenn der Imam sagt, steht und ihr steht und da geht der Imam und der macht vielleicht eine halbe Stunde auch, dann bleibst du, dann machst du nicht. Aber manchmal, ja, Gebet, Gebet, Gebet. Ich weiß, dass manchmal jemand etwas hat und sowas. Das haben wir erklärt, wie der Imam sagt. Aber, dass man die ganze Zeit Gebet, Gebet, Gebet, Gebet und dann nach dem Gebet eine Stunde bleibt und quatscht und erzählt und sowas. Was war das Ganze? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, sagumullah khayyam, überlegt euch, unsere Moschee hier, Alhamdulillah Rabbil Alameen, ohne Zweifel, ja, wir sind auf dem Weg von Quran und Sunnah. Wir haben hier die richtige Aqidah. Und wir haben hier den richtigen Weg, ohne Zweifel. Und keiner kann das bestreiten. Keiner kann das bestreiten. Wenn die Kuffar das bestätigen, die Gegner des Islam bestätigen das. Nicht nur die Muslime, die Gegner. Aber, dass wir solche Sachen haben, das stört mich. Okay, Wallah al-Azim, Alhamdulillah. Wir sind jetzt diese 70, 80 Personen, die immer zum Gebet kommen. Alhamdulillah, die meisten, wenn ich sage 99% davon, die sind gute Leute. Und die wollen ihre Religion und die lieben ihre Religion und das weiß ich. Aber ich akzeptiere nicht, dass einer, der neben Bahnhof etwas klaut oder der einer, der in Eisenbahnstraße Drogen verkauft, dass er hier kommt, Allahu Akbar, und die sagt, ja, ich bin der Erste, der gekommen ist. Nein, akzeptiere ich nicht. Das ist Religion. Ich akzeptiere nicht, dass ein Schia hier oder dass ein Ahbash oder etwas anderes Imam macht. In der Moschee. In der Sunna-Moschee. Qala Allah, qala Rasul, macht der Imam. Wo sind wir? Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Das geht um Religion. Und derjenige, der die Beweise der Religion nicht akzeptiert, hat kein Khair. Weil das Islam ist. Das ist nicht jetzt, weil manche Leute denken, wenn sie in Europa sind, dann können sie alles tun, was sie wollen. Tust du bei dir zu Hause alles, was du willst? Okay, das ist dein Zuhause. Aber Allah, zu Hause auch tust du nicht alles, was du willst. Ja? Aber in der Moschee musst du dich an die Regeln des Islam halten. Ich habe nicht gesagt, an meine Regeln. Oder an seine, oder an seine. Sondern an Regeln des Islam. Qala Allah. Allah sagt, der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, die Sahaba sagen, das wollen wir, barakallahu fikum. Und ich sage das öffentlich vor allen Leuten. Manche Brüder auch kritisieren mich, warum ich immer so öffentlich rede. Weil wir nichts zu verbergen haben. Und wenn ich rede, dann rede ich allgemein. Ich meine nicht eine Person in sein Gesicht. Und wenn ich jemanden persönlich meine, dann sage ich meine dich oder ihn oder dich oder ihn. Weil wir nach Islam leben möchten, barakallahu fikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ich wurde in dieser Moschee zwei, dreimal, manche Leute, die wollten mich hier schlagen. Und ich habe Geduld gezeigt. Und Alhamdulillah, ich bin fähig, zurückzuschlagen. Aber das ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wurden beschimpft. Man hat uns von uns so viel schlecht erzählt und sowas. Und wir haben Geduld gezeigt. Warum? Warum? Wenn ich Karriere machen möchte, Alhamdulillah, Wallahi, ich kann Karriere machen. Wallahi al-Azim, mache ich auch eine der besten Karrieren. Und ich habe Angebote für diese Karriere. Aber Karriere ist im Islam und in unserer Religion. Und wir wollen hier in dieser Moschee immer so bleiben, dass wir brüderlich bleiben, dass einer Geduld zeigt mit dem anderen. Wir wissen zum Beispiel, manche Brüder, die sind angenommen, manche Brüder, das gefällt ihnen bestimmte Sachen nicht. Dann, wenn wir sehen, dass unsere Brüder genervt sind, dann sind wir kühl. Wenn wir genervt sind, dann sollen die anderen kühl bleiben. Damit wir, barakallahu fikum, nicht Schwaches und Schlechtes machen. Schmeiß ihn raus, dieser Al-Muslim 1. Schmeiß ihn raus, ja. Sehr, sehr gut. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum, jazakumullah khair. طلع اسمع يا ذا يعني شوف شوف هذا ها يا اخي والله ما ينفع من الا عصا عمر دي كومت اينا هي غاي sagt nicht viel schwören, das ist nicht gut, ha. Jetzt ich brauche dein Kommentar. Schwören bei Fatwa und bei Wahrheit geht. Möge Allah uns bewahren. طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. اذا كما ذكرت الأخوة هؤلاء تبعون الجمعة يبقوا هنا تبعون الجمعة والأخوة الثلاثة هؤلاء اللي قلت لهم إن شاء الله يفعل هذا الأمر، هم إذا موجودين أو بيعطي لواحد ثاني، بيعطي لهذا، بيعطي لهذا وكما يحب، ولكن هؤلاء المسؤولين على ذلك انتهى الأمر وانتهينا على هكذا، وإن شاء الله ما يصير مشاكل. واللي بده يحكي من اليوم طالع يجي يتكلم معي. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون